ist eine der interessantesten Radiokünstlerinnen, die australische Autorin und Regisseurin Kay Maudley. Mit ihren Stücken, die immer eine Mischung aus Dokumentation, Spiel und reinster Poesie sind, hat sie internationale Berühmtheit erlangt. Zweimal wurde sie mit dem renommierten Prix Futura ausgezeichnet, zuletzt für ihr Radiostück Questions, Fragen. Auch dieses Stück, das wir Ihnen jetzt vorstellen, ist eine Art von akustischem Film, der mit Stimmen, Klängen und Geräuschen Geschichten aufzeichnet, die von der australischen Heimat der Autorin und ihren Ureinwohnern, den Aboriginals, erzählen. Ich traf in Paris einen Aboriginal aus Nordost-Arnhem-Land. Er war hierher gekommen, um zu tanzen. I asked him his name. Ich fragte ihn nach seinem Namen. What is your name and where do you come from? Wo er herkommt. Is the country hilly? Does it have hills or is it flat? Was it hilly or flat? Gibt es dort Hügel? Was it far from the sea? Ist das Meer weit? Were there rocks? Gibt es dort Steine? And what do the Bäume, trees look like? Where you are? What were the trees like? What are the colors have, as you remember them in your head? And what were the colors in his head? Und welche Farben hat vor Augen? Ein Buch lag auf dem Tisch. Okay. Mit Fotos. Geschichten. In the time, long ago, when all the animals were men, a big rain began to fall. Vor langer Zeit, als alle Tiere noch Menschen waren, kam ein großer Regen. Is that from all the sand? Is that from where you come from? This is all where I come from, but they... Different tribes. Different tribe. Mm. Mm. Fotos von Menschen. And who's this man? I don't know. Do you know that one? Mm. Young men. Doesn't say who they are. Menschen aus seinem Stamm. Just gonna try a little further. A bit more further. What about this? This is animal. Fotos von Landschaften. Mm. Mm. Yeah, that's your country. Yeah. Not really. War das sein Land? It's further inland, I think. It's further south, isn't it? It fell for many days and nights, until finally it covered all the country of the Murrumbata people. Es regnete viele Tage und Nächte, bis das Wasser schließlich alles Land der Murrumbata überschwemmt hatte. And this here, I think you said this was here. That's... Mm. Mm. That's the one. That's where you're from. Fortress. Soon it swelled the creek and covered all the land. Der Fluss trat über die Ufer und überschwemmte das ganze Land. Your grandfather's painting, huh? That's your grandfather's painting, is it? There was only water. Es gab nur Wasser. Anyhow, some trees are like this one here. Yeah? Mm. Some trees like this one here. Kam er daher? Nein. Seine Landschaft hat Felsen. Come from this sort of place like this one here. Some of rocks and fir trees. Bäume. Beaches up there and you can see Strände. Stone, they're grinding stone. Steine. Other one is like Yellowstone now. Gelbe Steine. Zu jedem Ort? Some of them country or places called got a story. Meer. On the sea. Strand. The sea, beside the beach. Felsen. Beside the rock. Land. Or beside the in the land. Eine Geschichte. Alle, die zu jener Zeit in der Gegend von Port Keats wohnten, ängstigten sich. All the people who were then at Port Keats were worried. Karan the curlew, Polu Polu the eagle, Kar Kork the frogmouth bird, Tarduk the friar bird, and Wirk the white cockatoo talked incessantly among themselves about the flood, wondering what to do. Charon the curlew, the wise father of all the birdmen, knew more than the others. Charon der Brachvogel, Pulu Pulu der Adler, Kar Kork der Froschmaulvogel, Tarduk der Mönchsvogel und Wirk der weiße Kakadu sprachen unablässig miteinander über die Flut und was sie tun könnten. Karan, der Brachvogel, der weise Vater aller Vogelmenschen, wusste mehr als die anderen. Er änderte plötzlich seine Gestalt und wurde ein Vogel. Er schlug mit den Flügeln, flog zum Himmel empor und stieß den seltsamen Schrei des Brachvogels aus. Das Wasser stieg höher. Der Brachvogel ergriff ein brennendes Stück Holz und forderte die anderen auf, ihm zu folgen. Die Vogelmenschen folgten. Sie hatten keine andere Wahl. Die kleine Gruppe flog von einem Rastplatz zum anderen. Jedes Mal kamen die Fluten und löschten das Feuer. Sie rasteten am Tafelberg. Und dort trafen sie Jalnguk, den Königswachtelmann, der vor dem Hochwasser auf der Flucht war. Welche Farben hatte er vor Augen? What were the colors in his head? We got white sand. Er sprach vom Sand. Soft sand. Weißen, weichen. Sometimes we got smooth rock and also glatten, rough rock, rauen. We got trees von Bäumen, which is very small trees. Sometimes kleinen und großen. Er sprach vom Regen und von der Dürre. Sometimes it's rain, sometimes it doesn't rain, and sometimes when it's a little bit of rain, the water is get dry. Aborigines can walk without no water for 2 days or 3 days until they got to another place. Vom tagelangen Wandern ohne Wasser. Jalnguk versuchte, die anderen Vogelmänner wegzuschicken. Jalnguk tried to send the other birdmen away, but Karan's power equaled that of the great rainbow serpent, and they stayed. Aber Karan's Macht glich der der großen Kunmangur, der Regenbogenschlange, und sie blieben. Karan schnitt einem der jungen Vogelmänner die Fingerspitze ab und ließ das Blut in die Fluten rinnen. Langsam wich das Wasser zurück, und alle Vogelmenschen verwandelten sich in die Vögel, die sie heute noch sind, und flogen zurück in ihre Stammesgebiete. Karan flog zum Himmel empor und setzte sich neben Merk, den Mond. Er nahm das Buch. Es ist der Name. Ist das sein Land? This is the desert, isn't it? Mm. Have you been to the desert? Yeah. Aber das ist die Wüste. And this is further again into the center. Is this where you come from? War er schon mal in der Wüste? Nein. Palanya lingo uningana bruma yang pertama itu ya. Kap mekana mayang. Kebiltun mana boleh bujang lingo nuga dua lagi. Da pana pungurungi. Palanya lingo yang pertama itu ya. Aba here. As you see this tree and dieser Baum. Shade. Dieser Schatten. And that the river there. Dieser Fluss. It look like same where we come from. This tree. This shadow. This river. I like the place where he comes from. Sehen aus wie in seinem Land. Had I been there? Ob ich schon mal dort gewesen bin? No. Nein. Nein. Da, wo ich herkam, war alles grau. Das Gras und die Bäume und die Schafe. Es gab einen See mit Salzwasser. Weit weg vom Meer. Der See tauchte auf, verschwand wieder. Es gab eine Höhle voller versteinerter Muscheln, weit weg vom Meer. Man spürte noch ihre Gegenwart. You sensed that they had been there. Ich traf einen Aboriginal weit draußen im Westen. Er arbeitete da. Ich fragte ihn nach seinem Namen. Then I asked him his name. Bundy. His Aboriginal name. Seinem Aboriginal name. It had three words in it. Er bestand aus drei Wörtern. Tell me your name. Just tell me your name. That's what I really want to hear. Eines war weiß. Three words. Thank you. Ein anderes Frau. Eines hatte er vergessen. One meant white. Another. Woman. Sein Großvater konnte sieben Sprachen. Seven languages. But no one speaks them now. Heute spricht sie keiner mehr. Es gab einmal einen Stamm. He lived in a place where they did. Einen König. Once there was a tribe here. Nutty Brown is the king. A brass plate on his chest. They came off ring around off the station. They never ever spoke English. They all lived on a big farm. So they used it all their life. No one spoke English. Niemand sprach Englisch. Only the children. Nur die Kinder. They went to school. Sie gingen zur Schule. Well, I'll tell you, my grandfather was a tribesman. Sein Großvater war ein Stammesangehöriger. His grandfather was a tribesman. Den Stamm gibt es nicht mehr. He had tribal markings. Three of them from here. And of course, a couple of the mountains here. And three up from here. That's his tribal one. One of mountains. So there was a tribe actually living there. It's a tribe. Are there any Aboriginals still living at Coonabarabra? No, I mean, but it's not a tribe. There's a few living there, but there's no tribe. But there's no tribe there now. They're all living in the white man's land now. They all live on white men's land. They're educating their own kids now. You know, you don't hear any language now. You don't hear the language anymore. Man hört die Sprache nirgends. Her name was Mrs. Brown. Sie hieß Mrs. Brown. Sie lebte am anderen Ende der Stadt. Sie kam, oft spät, am Montagmorgen, zum Wäschewaschen. Ich wartete im Waschhaus auf sie, in einem Nest aus Laken. Als erstes zog sie ihre Hutnadel heraus. Ein langes, graues, mit Perlen besetztes Ding. Sie nahm den Hut ab. Ich weiß nicht mehr, wo sie ihn hintat. Ihre Hände strichen an den Seiten ihres verwaschenen Blümchenkleides entlang. Verweilten für einen Augenblick auf ihren Hüften. Dann schürte sie das Feuer und sagte: Aber in meinem Stamm bin ich eine Prinzessin. Und mein Großvater... But I am a tribal princess. And my grandfather... Ich fragte, warum tanzt du? Why do you dance? Ana bro greji bi ngana bro ngoni erom ka bongol. We have this dance. It's our law, it's our culture. Nach seinem Gesetz, seiner Kultur. Ana bro greji ngana bro ngoni bongol ale ngoni lingoni ngana bro li. Mengarap meriwalui, kamu kui meriwalui, ka dapat meriwalui. We usually have this dance only during the funeral when somebody passed away. Auf Beerdigung. And we have this dance. Bei Sterbenden. The time it's coming for to make circumcise somebody, one of the young boy, and also. When we have the sacred ceremony. Bei Beschneidung. Und an den Kultstätten. In den heiligen Bezirken. Weit, weit von hier. We have to come together into the sacred ceremony area, which is far away from every community. The sacred sites. You've always known where they were, have you? Sie wussten schon immer, wo die Kultstätten sind, nicht wahr? The sacred sites. You've always known where they were. Have you? We usually know they're here. Sie wissen, wo sie sind. Close by. And we know the time when we have this sacred ceremony. Wissen, wann es Zeit ist für die Zeremonie. We gather together in this area. Wussten seit jeher, sind immer gleich. Und ich bin auch nicht mehr da. Und ich bin auch nicht mehr da. Und ich bin auch nicht The old same ceremony in that sacred ground or sacred area, you cannot change because you cannot make it new. It's all the time going to be the same. Do sacred sites, sacred ground, does it look any particular way? Ich fragte, diese Kultstätten, wie sehen sie aus? Ceremony ground, it's been made by somebody else. Er sagte, it is something on that land and also the building or shade. Andere hätten sie erschaffen vor langer, langer Zeit. To cover the sand. Manchmal gäbe es ein Dach. Cover the ceremony. Und Gegenstände. The objects. Yeah. Object, yeah. Which is we cannot. Aber davon könne er nicht sprechen. Er konnte mir nichts darüber sagen. Ich kann nichts darüber sagen. Aber dieser Mann sprach von einem heiligen Baum. But he spoke of a sacred tree. Er gehörte den Aboriginals seiner Stadt. It belonged to the Aboriginals in his town. People cut it down. Weiße haben ihn gefällt. It had special marks on it, that tree. Es waren Zeichen auf dem Baum. Growing there beside the garbage tip. Neben der Müllhalde. He believes that a king was buried under it. Ein König darunter begraben. And that the marks on the trunk of the tree were the same as on the dead man's body. The tribal markings. There are none left from this tribe. Diesen Stamm gibt es nicht mehr. Not a tree. Eine Spur. Ein Baum. Sein Großvater sagte. His grandfather said, "You go to white man's school." Wenn du in die Schule der Weißen gehst. I can't teach you anymore. Not anymore. Kann ich dir nichts mehr beibringen. Nichts mehr. Aboriginals aus allen möglichen Gegenden kamen, um am Meer zu leben. Aboriginal people came from many places to live near the seaside. They were all relatives. Alle waren miteinander verwandt. Sie fuhren mit dem Floß aufs Meer hinaus und die Frauen suchten wilden Honig, Süßkartoffeln und Beeren, Muscheln und Austern. Die Männer nahmen lange Stöcke und spitzten sie an, um Schildkröten und Fische damit zu fangen, während die Frauen giftige Blätter und Wurzeln sammelten, um die Fische damit zu töten. But one day, when the men went out for turtle eggs and other things, out on the sea, they could see something moving. Eines Tages jedoch, als die Männer aufs Meer hinausfuhren, um Schildkröteneier und andere Nahrung zu suchen, sahen sie etwas. Etwas, das sich bewegte. Sie fragten sich, was das wohl sei. Was sich da bewegte und ihnen entgegenkam. Und sie versammelten sich und beobachteten es. Da sahen sie Menschen, die sich im Inneren bewegten. Und sie waren weiß. What are they? Was ist das? Fragten sich die Aboriginals. Und einige meinten, es seien Agula, Teufel. Schnell sagten sie ihren Frauen und Kindern, sie sollten sich in den Höhlen, weit weg vom Meer, verbergen. Die Frauen nahmen ihre Kinder und Hunde und stiegen so schnell sie konnten zu den Höhlen hinauf und überließen es den Männern, herauszufinden, wer diese Wesen waren. Einige der Aboriginals riefen, "Kill the white Agula. See if they've got blood in them." Tötet die weißen Agulas. Lasst uns sehen, ob Blut in ihren Adern fließt. Und so geschah es. So begann der Krieg. Sie kämpften gegeneinander. Die Aboriginals töteten Weiße und die Weißen töteten Aboriginals. Die Aboriginals erkannten, dass es wirklich Menschen waren. Doch sie haben nicht gewonnen. Then the white people took their land and the dreaming times were forgotten. Dann nahmen ihnen die Weißen ihr Land und die Traumzeit wurde vergessen. Deshalb gibt es keine Jagd mehr, keine kostenlose Nahrung und kein Wasser aus Flüssen, Bächen und Quellen. Heute und morgen waren nicht mehr. Ich fragte, I said, when you dance, you paint your body. Wenn ihr tanzt, bemalt ihr dann euren Körper? Er sagte, we usually, dass sie schon immer make the paint, or put the paint in our bodies. Ihre It's Körper bemalten. My tribes or my community, it's private painting. Every individual tribes have sacred painting, which is belong to them. Mit Farben. We usually get those paint drops. Aus Steinen. One of them yellow. Gelb. One of them red and one of them rot, black and one of them white. Schwarz. Which is those three of them, red, black and yellow. They are a little bit strong rock. Not a really strong rock, but easy to rub it. But the other one is on the ground. It's just a strong rock. Gestein zerrieben zu Pulver. Then rub it. Mit Wasser vermischt. And that makes the powder. Is it? Powder. It's come a little bit of rust coming out from the red and make it color. Put water in, then rub it. And then you paint it on the body. Sometimes with a stick, sometimes with a brush, sometimes with a hand. Die Farbe auf den Körper gemalt mit einem Zweig, einem Pinsel oder mit der Hand. Und heute und morgen waren nicht mehr. Are there a lot of rocks? Ich fragte, are there a lot of rocks where you come from? Gibt es viele Steine dort? Wo du herkommst? Er sagte, ja. Yes, we know where the rocks are. Some of the rocks are sacred that we know that we can go and pick it up. Just think about it and just go straight to the place where the rock is. We can grab it, we can use it. Manche seien heilig. Sie wüssten, wo sie sind, welche es sind. Es gab einen See mit Salzwasser, weit weg vom Meer. Der See tauchte auf, verschwand wieder. There was a lake full of seawater, far from the sea. The lake appeared and disappeared. How far is it from where you live? The sea. War das Meer weit weg von seiner Heimat? Sometimes not far. It will be Galti, it will be Bark. Manchmal. Aber du machst immer mal Bark oder du kannst mal Galti machen, weil. Manchmal nicht. Sometimes it's far away, which is not far. We can walk until we get into the place where the rock is. Sometimes we know the place where we can find rock. We can just go straight to the place where we can find it. There was a cave full of fossils, all white. We stuffed them into our pockets and took them back home. But that was a long time ago. Es gab eine Höhle voller Versteinerungen. Alle weiß. Wir steckten sie in unsere Taschen und brachten sie mit nach Hause. Aber das war vor langer Zeit. Ich traf Frauen in einer Kleinstadt auf dem Lande. Ich stellte ihnen eine Frage. Sie erzählten eine Geschichte. Vor langer Zeit lebten hier Aboriginals. Und eines Tages kamen welche zu einer Farm. Der Farmer war weg, Wolle zu verkaufen. Die Frau ganz allein mit den Kindern. Sie kamen zum Haus, kamen in die Küche. Die Frau hatte Angst, setzte die Kinder auf den Tisch. Sie kamen in die Küche, gingen an den Schrank, nahmen die Lebensmittel. Das war alles. Dann gingen sie wieder fort. Aber das war vor langer Zeit. But that was a long time ago. She used to come on Mondays to wash the clothes. She was a princess in her tribe, and her grandfather. But that was a long time ago. Mrs. Brown kam gewöhnlich montags zum Wäschewaschen. Sie war eine Prinzessin in ihrem Stamm. Und ihr Großvater. Aber das war vor langer Zeit. Ich fragte, to move around. Siehst du viel herum? Er sagte, before our ancestors or our old people, grandfathers, many years ago, they used to go moved around to every, you know, to visit other people and stay there with them and then go to other people and stay with them. But this time, er sagte, unsere Vorfahren gingen überall hin. Jetzt bleiben wir hier. Wir gehen einen Besuch machen. Wir gehen zu einer Zeremonie. Wir kommen wieder hierher zurück, wo wir leben. Vor langer Zeit. A long time ago. Heute gibt es sie nicht mehr, sagten die Frauen. Keinen einzigen. Das war vor 100 Jahren. Vor langer Zeit. Long time ago when you stopped and think, isn't it? Yeah. Yes. Her name was Shirley Black. She sat at the back of the class. Sie hieß Shirley Black. Sie saß ganz hinten in der Klasse. Ich saß vorn. Die schwarzen Kinder saßen hinten, die weißen vorn. Eines Tages musste ich neben ihr sitzen. Ich hatte meinen Namen ins Pult geritzt, deshalb wurde ich nach hinten geschickt. Ich glaube, das war in Erdkunde. Tell me. Ich sagte, erzähl mir, why the land is very important. Warum das Land so wichtig ist. Ich war nicht sicher, ob ich es verstanden hatte. I'm not sure that I understood. Und dann sagte er dies. Kalsha ka manikai pongol room mana de nam nyuro ngana pe dal kuma war ba muni ngana pro ngoti aku imuna ta ngul ku ngana ka all that culture when we go singing ceremonies, unsere Kultur connection with other tribes, unsere Gesänge, they all come from unsere Zeremonien, where we are, unsere Stämme, alles gehört zum Land. And if you were not in the land, could they continue? Well, if we move to another land or another place, we must use those cultures in our mind, because the cultures is in our hands. Wenn wir unser Land verlassen, müssen wir die Kultur in uns lebendig erhalten. Unsere Kultur liegt in unserer Hand. Questions, Fragen. Unter diesem Titel brachten wir ein Hörspiel von Kay Maudley, ins Deutsche übersetzt von Regine Bayer und Barbara Entrup. Es sprachen Christa Lorenz, Ulrike Grote und Gregor Hansen. Sie hörten eine Produktion des Australischen Rundfunks und des Senders Freies Berlin, realisiert von Kay Maudley.